vielleicht nicht könnte doch der Höchste uns entbehren und seine Gnade von uns kehren, wenn der verkehrte Sinn sich böslich von ihm trennt und mit verstocktem Mut in sein Verderben rennt. Was aber tut sein Vater treu Gemüte? Tritt er mit seiner Güte von uns gleich so wie wir von ihm zurück und überlässt er uns der Feinde List und Tür.